King, Rap und Cyan Kali schmeißen heute für dich ne Party. Also Mädchen, zieh dich aus, lass deine Hemmungen zu Haus. Lass dich gehen, lass dich schneiden, lass dich von uns ausweiten. So läuft's ab auf der Party vom Rap und Cyan Kali. Party im Keller für mich und die Frauen und meine Jungs, die gerne Magdeburger hauen. Der DJ hat einen ganz neuen Beat aufgelegt, sodass jeder sieht, dass die Party abgeht. Rape und Cyan Kali, Tune und JG, Wodka, Cola und ein Bacardi. In meiner Hand ein Schluck und leer ist mein Glas, ich brauche mehr. Ich und meine Jungs trinken sehr viel Alkohol, denn Alkohol macht die Birne hohl. Ist die Birne erstmal hohl, haben wir neuen Platz geschaffen für neuen Alkohol. King, Rap und Cyan Kali schmeißen heute für dich ne Party. Also Mädchen, zieh dich aus, lass deine Hemmungen zu Haus. Lass dich gehen, lass dich schneiden, lass dich von uns ausweiten. So läuft's ab auf der Party vom Rap und Cyan Kali. Meine Party ist ein bisschen anders, meine Party sind blutige Standards. Diese Party ist von Cyan Kali, meine Party, meine Party. Meine Party ist so krass, meine Party fickt dich weg. Diese Party ist für kranke Menschen und nicht für den Rest. Auf meiner Party werden jungen Frauen geopfert, seziert und geschändet. Und ich bin der Doktor. Yeah. Die Noten auf der Party kommen alle vom Strich. Alle gestörten Psychopathen feiern mich. Hände in die Luft und die Keule zeigt zum Himmel. Enge Fotzen und dicke Pimmel. Cyan Kali ist im Haus und er feiert heut mit euch. Blatt-T-Shirt-Contest macht die Mädels jetzt mal feucht. Lass dich gehen, kleines Mädchen, und komm jetzt mal zu mir. Ich pack die Waffen weg, denn heut feier ich mit dir. Yeah. Rap und Cyan Kali schmeißen heut für dich ne Party. Also Mädchen, zieh dich aus, lass deine Hemmungen zu Haus. Lass dich gehen, lass dich schneiden, lass dich von uns ausweiten. So läuft's ab auf der Party vom Rap und Cyan Kali.